1929, als der Deutsche Dienst gegründet wurde, sendete Radio Moskau nur 20 Minuten in der Woche. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs erhöhte sich die Sendeleistung auf 35 Stunden wöchentlich, die in der Regel mit Nachrichten, Kommentaren, Musik und Sendungen, unter anderem für Arbeiter, Bauern und Soldaten, gefüllt wurden. Daneben gab es spezielle Programme für die Jugend, für die deutsche Intelligenz, wie der offizielle Sendungstitel hieß, und für Literaturinteressierte. Dreh- und Angelpunkt des Programms von Radio Moskau waren allerdings die Nachrichten, die sich oft innerdeutschen Themen zuwandten. So auch am 12. Juli 1938, als nach dem Anschluss Österreichs nicht nur in der Sowjetunion mit einem bevorstehenden Krieg wegen der deutschen Ansprüche gegenüber der Tschechoslowakei gerechnet wurde. Das deutsche Volk aber, das den Frieden will, hat alle Veranlassung, den Kriegsbrandstiftern von der Nazi-Partei auf die Finger zu sehen und durch eindeutige Massenaktionen den hitlerschen Kriegsverbrechern klarzumachen, dass es auch für das deutsche Volk nur die Losung gibt: Hände weg von der Tschechoslowakei. Und fast im gleichen Atemzug wurde auch darüber berichtet, dass es in Deutschland keinen wirksamen Schutz gegen Angriffe aus der Luft gäbe und ein Krieg unweigerlich zu erheblichen Verlusten führen würde. Zu Anfang wird Hermann Göring zitiert, der als Hitlers Beauftragter für den Vierjahresplan die Vorbereitungen für den Krieg gegen Polen vorantrieb. Göring selbst, der erklärte, dass weder eine riesige Luftflotte noch Zehntausende Flugabwehrgeschütze und Maschinengewehren den deutschen Luftraum wirksam verteidigen könnten und einen wirklichen Schutz für die deutsche Bevölkerung vor Luftangriffsbegriffen bieten könnten. Göring selbst erklärt also, dass der militärische Luftschutz des faschistischen Deutschlands selbst mit einer riesigen Luftflotte niemals ein wirksamer Schutz gegen die stark überlegene Luftflotte der demokratischen Länder ist. Wie steht es nun mit dem zivilen Luftschutz, von dem die Nazis so viel prahlen? Auch darüber muss das deutsche Volk die Wahrheit erfahren. Beginnen wir mit der Wirkung von Sprengbomben. Welcher Unterstand- oder Luftschutzkeller hat eine Panzerstärke von 2 Metern, um gegen Volltreffer gesichert zu sein? Solche Luftschutzkeller gibt es nur für die Nazi-Bonzen und in den Vierteln der Reichen. Nicht jede Bombe ist ein Volltreffer, könnte man einwenden. Das ist aber falsch. In einer Großstadt ist jede Bombe ein Volltreffer. Und außerdem genügt schon der Luftdruck einer 500 Kilogramm Bombe, um moderne Häuser zum Einsturz zu bringen. Bei einem Schutzraum, der vor Volltreffern sichert, würden die Kosten pro Kopf 200 Mark betragen. Man rechne sich das für ein 65 Millionen Volk aus. Aber die faschistischen Kriegsbrandstifter kümmern sich auch gar nicht um einen wirksamen Luftschutz für die Bevölkerung. Das Verhältnis zwischen der Sowjetunion und dem nationalsozialistischen Deutschland war zu dieser Zeit aufs Äußerste angespannt. Auf dem Reichsparteitag der NSDAP im September 1937 im Nürnberger Opernhaus hatte Adolf Hitler scharfe Angriffe gegen den, wie er es nannte, jüdischen Bolschewismus gerichtet. In diese Gemeinschaft europäischer Kulturnationen ist der jüdische Weltbolschewismus ein absoluter Fremdkörper, der nicht den geringsten Beitrag zu unserer Wirtschaft oder unserer Kultur stiftet, sondern nur Verwirrung anrichtet, der nicht mit einer einzigen positiven Leistung auf einer internationalen Schau des europäischen Lebens aufwarten kann, sondern nur mit propagandistischen Tabellen, verlogenen Ziffern und hetzerischen Plakaten. Solche Attacken Hitlers blieben nicht ohne Folgen für die Radioprogramme in Deutschland. Bereits im Frühjahr 1937 war die Sendereihe »Hier spricht Sowjetrussland« begonnen worden, die, wie es in der nationalsozialistischen Rundfunkkorrespondenz hieß, den Weltfeind Nummer 1 entlarven und das Sowjetparadies so zeigen solle, wie es wirklich ist und nicht, wie es eine Intourist-Propaganda in die Gehirne der ewig Intellektuellen hineinbringen will.